1. Where disciplinen belehrung schatzt, strebt nach Wissen, wo hingegen jemand, der Kritiker blent, als Torig gilt. 2. Ein rechtschaffener Mensch findet ganz beim Herrn, doch denjenigen, der hinterhaltig handelt, verurteilte. 3. Durch Gott loses verhalten erlangt niemand dauerhafte Stabilität, warin die Grundlage der gerechten Anschattelik blät. 4. Ein taktige Frau ist die Ere eines Mannes, doch ein schamlos Frau gleicht einem Würfel, der sein Nocken zersetzt. 5. Die Überlegungen der gerechten Seelen auf gerechte Kite B, wo hingegen die Plane der Gottlosen auf Torschung ausgerichtet sind. 6. Die Wert der Gottlosen bergen todlich Gefahren, warin der Mann der Aufrichtigen Rettung bringt. 7. Die Gottlosen werden gestürzten Verschwinden, doch das Haus der gerechten Blake bestehen. 8. Ein Mann wird insbrechen seiner einzig gelobt, wer jedoch einen verdrehten Schinn hat, gerät in Verachtung. 9. Es ist besser, bescheiden zu sein und denig einen Diener zu haben, als sich vornehm zu geben und debien Nahrung zu mangeln. 10. Der gerecht kommt sich am das wohligen seiner Tier, warin das Haus der Gottlosen grausam ist. 11. Wer sein Feld bearbeitet, wird reichlich Nahrung haben, wo hingegen jemand, der Nutzlosen dingen Nachjart, verstandnislos ist. 12. Die Gottlosen begehren den unrechtmassigen Guin der Bosen, doch die Grundlage der Gerechten ist dauerhaft. 13. Durch die Verge hen seiner Wert verstrickt sich der Bo selbst, warin der Gerecht der not in get. 14. Ein Mensch wird reichlich guts empfangen durch die Wert, die spricht, und ebenso Kurt das, was sein Hand anderen Anton, auf in selbst Zürich. 15. Dem Toren erscheint sein eigener Wegels der Richtige, wo hingegen der Weise auf Gutenrat hort. 16. Der Zorn eins Toren seit sich soffert, doch ein klugerer Mensch verbirgt ein Beleidigung. 17. Wer die Wahrheit offen ausbricht, besucht gerechtig Keat, warin dein falsches Age Torschung verbreitet. 18. Manche reden Gedankenlos, als wären ihr Wort schwärztisch, doch die Zunge der Weisen bringt Heilung. 19. Ein wahrhaftig Aussage bleibt für immer bestehen, warin dein falsch Zunge nur kaseitig Erfolg hat. 20. Torschung Erfolg die Hasen Dauer, die Boses Plänen, wohingegen diegenigen, die zum Frieden raten, Freud stiften. 21. Dem gerechten Widerfahrt kein Unglück, doch die Gottlosen sind vom Lied erfüllt. 22. Falsch wird sin dem Herrn ein Graul, doch diegenigen, die true handeln, finden sein Wald fallen. 23. Ein klugerer Mensch bewahrt sein Wissen für sich, warin das Haus der Toren ihr eigene Torheit offenbart. 24. Die Hand der Fleißigen wird die Oberhand gewinnen, wohingegen die Treige Hand zu Zwangsarbeit verpflichtet wird. 25. Sorgen im Hasen eins Menschen können in Niederdrucken, doch ein freundliches Wort Vermag in Aufzuhalten. 26. Der gerecht Walt seinen Weg sorgfältig aus, warin der Fad der Gottlosen SIE in die Ere führt. 27. Der Fall erlangt sein Büt nicht, doch Fleiß ist ein Wortweils gut für den Menschen. 28. Auf dem Weg der gerechte Keat liegt das Leben, wohingegen der Fad der Jubeltäter am Tod führt.